Die Entzückung an Laura von Friedrich von Schiller. Laura, über diese Welt zu flüchten, wähn ich, mich in Himmelmeienglanz zu lichten, wenn dein Blick in meine Blicke flimmt. Ätherlüfte träum ich einzusaugen, wenn mein Bild in deiner sanften Augen himmelblauem Spiegel schwimmt. Leierklang aus Paradieses Fernen, Hafenschwung aus angenehmern Sternen, ras ich in mein trunknes Ohr zu ziehn. Meine Muse fühlt die Schäferstunde, wenn von deinem wollustheißen Munde Silbertöne ungern fliehn. Amoretten seh ich Flügel schwingen, hinter dir die trunknen Fichten springen, wie von Orpheus Seitenruf belebt. Rascher rollen um mich her die Pole, wenn im Wirbeltanze deine Sohle flüchtig wie die Welle schwebt. Deine Blicke, wenn sie Liebe lächeln, könnten Leben durch den Marmor fächeln, Felsenadern Pulse leihen, Träume werden um mich her zu Wesen, kann ich nur in deinen Augen lesen, Laura, Laura mein.